Was auch passiert ist, ist, dass wenn ein Vater sich von seiner Ehefrau geschieden hat, dann konnte der Sohn diese Frau heiraten. Und das war also für sie eine offensichtlich normale Angelegenheit. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat im 22. Vers diese Sache auf ewig verboten. Und deswegen lernen wir Alhamdulillah heute in den kommenden Versen alle Frauenarten kennen, die aus Sicht eines Mannes verboten sind zu heiraten. Und wenn wir sagen, dass zum Beispiel für einen Mann es verboten ist, seine eigene Mutter zu heiraten, dann automatisch verstehen wir daraus, dass es für eine Mutter verboten ist, ihren Sohn zu heiraten. Und das brauchen wir nicht extra erwähnen. Und deswegen werden diese ganzen Sachen hier jetzt erwähnt aus Sicht eines Mannes. Und die erste, also Art von Frauen, die uns verboten worden sind, sind die Frauen, die unsere Väter geheiratet haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im 22. Vers: Und heiratet nicht Frauen, die vorher eure Väter geheiratet haben, außer dem, was bereits geschehen ist. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, also wie im Koran, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ eure Väter, das beinhaltet nicht nur den Vater, sondern das beinhaltet auch den Großvater und aufwärts. Und das, außer dem, was bereits geschehen ist, damit ist gemeint, außer dem, was bereits geschehen ist, bevor dieser Vers herabgesandt worden ist und das verboten hat. Also wenn jemand jetzt heutzutage kommt, aus irgendeinem Kulturkreis und sagt, und wird Muslim und sagt, ich bin verheiratet mit einer Frau, die schon verheiratet war mit meinem Vater, dann sagen wir ihm, ab sofort ist deine Ehe ungültig und du darfst diese Frau, dich dieser Frau nicht mehr geschlechtlich nähern, weil sie nicht deine Ehefrau ist im Islam. Also nicht, dass jemand denkt, außerdem, was bereits geschehen ist, bevor er das Gesetz kannte, nein. Außerdem, was bereits geschehen ist, bevor dieser Vers herabgesandt worden ist. Also wenn danach jemand so etwas getan hat, bis zum jüngsten Tag, dann ist die Ehe von vornherein ungültig. Gewiss, das ist eine Abscheulichkeit und etwas Hassenswertes und ein böser Weg. Wie volltrefflicher kann man es noch ausdrücken als Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder Mensch weiß, dass es eine absolut verhasste und verpönte Sache ist, so etwas zu tun, aber die Leute haben das getan und das ist auch nicht weit hergeholt, weil wenn jemand es schafft, jemand anderes anzubeten, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist solche Abscheulichkeiten auch nicht weit hergeholt, denn das ist ja noch viel weniger schlimm, als dass man Allah subhanahu wa ta'ala jemand anderes beigesellt. Ja? Aber die natürliche Veranlagung des Menschen verabscheut ist, dass man eine Frau heiratet, mit der eigene Vater schon verheiratet war. Und wie wir sehen werden später, auch der eigene Sohn. Natürlich, ja. Na. Dies ist also etwas Abscheulichkeit und Hassenswertes seitens des Gesetzgebers und seitens gesunden Gemütes von jedem Menschen. Also jede gesunde Einstellung von einem Menschen, der verabscheut so eine Angelegenheit. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala folgende Sachen erläutert. Wir wissen, es gibt drei Arten, wie man drei Arten von Beziehungen zu verschiedenen Frauen oder wie man mit der Grund, warum man eine Frau nicht heiraten kann oder nicht heiraten darf, ist von mehrerlei Art. Es kann mehrere Gründe geben. Die eine Art ist, dass man mit der Frau verwandt ist. Ja? Und die andere Art ist diejenige, dass man mit dieser Frau verschwägert ist. Und dritte Art ist, dass man mit dieser Frau eine Milchgeschwisterschaft hat oder aus Milch, aufgrund von vom Stillen irgendwie verwandt geworden ist. Ja? Auf Arabisch nennt man das aus Radar. So. Und diese Arten erwähnt uns Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers. Und wenn wir noch die Sunna hinzufügen, dann werden wir jetzt inshallah alle Kategorien von Frauen kennenlernen, die man nicht heiraten darf. Also wie gesagt, es gibt drei Gründe. Entweder, weil man mit der Frau verwandt ist, oder weil man irgendwie mit der Frau verschwägert ist, oder weil irgendwie eine Milchbeziehung besteht zwischen dem Mann und dieser Frau. Was das genau bedeutet, werden wir gleich im Einzelnen sehen. Erst einmal versuchen wir den Vers zu verstehen und danach erklären wir aufgelistet nach und nach, welche Frauen tatsächlich verboten sind. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns schon eine erwähnt, und zwar die erste ist eine Frau, die von unserem eigenen Vater schon verheiratet war, mit dem eigenen Vater verheiratet war, oder der Großvater und aufwärts. Auch dein Großvater, wenn er mit einer Frau verheiratet war, diese Frau ist für dich auch auf ewig und immer verboten. Und gleichzeitig nicht nur auf ewig und immer verboten, sondern die Frau ist auch für dich dann ein Mahram. Du bist für sie ein Mahram, meine ich. Du bist für die Frau ein Mahram. Was das bedeutet? Das bedeutet, dass du von der Frau das sehen darfst, was man normalerweise von einer Frau sieht innerhalb einer Verwandtschaft und innerhalb der engen Verwandtschaft, wenn ich das noch deutlicher sagen möchte, und zwar zwischen zum Beispiel dem Sohn und der Mutter, was ein Sohn von seiner Mutter normalerweise sehen darf, das darfst du dann auch von diesen Frauen sehen, für die du Mahram bist. Ja. Und dazu gehören die Frauen, die von den Vätern geheiratet worden waren. Gut, dann nächstes, Allah sagt im 23. Vers, verboten zu heiraten sind euch eure Mütter. Und wenn er sagt eure Mütter, das heißt auch, er meint eure Mütter und eure Großmütter und so weiter und aufwärts. Eure Töchter, ja, eindeutig, eure Schwestern, und dann ist es egal, ob die Schwestern, ob man Halbschwestern hat oder Ganzschwestern, Vollschwestern hat. Also was heißt eine Halbschwester? Eine Halbschwester ist eine Schwester, die den gleichen Vater hat wie ich, aber eine andere Mutter. Oder die gleiche Mutter hat wie ich, aber einen anderen Vater. Und diese beiden Arten sind haram. Und auch wie die Mütter und wie die Töchter und, auf ewig verboten, und man ist Mahram für sie. Eure Tanten väterlicherseits und eure Tanten mütterlicherseits, im Arabischen, wie auch in manchen anderen Sprachen, macht einen Unterschied zwischen der Schwester des Vaters und der Schwester der Mutter. Die Schwester des Vaters nennt man auf Arabisch Amma, und die Schwester der Mutter nennt man auf Arabisch Khala. Und man ist für beide auch Mahram, und beide sind einem verboten. Und hier geht es auch, ist egal, ob es Halbtanten sind oder Volltanten sind, spielt auch keine Rolle. Denn es kann eine sein, dass es die Halbschwester von deinem Vater ist, und kann sein, dass es die Vollschwester von deinem Vater ist, beziehungsweise von deiner Mutter. Dann die Nichten. Und im Arabischen steht, das ist natürlich abgekürzt, ja, im Arabischen steht Wabanatul Achi, Wabanatul Ucht. Die Töchter eures Bruders und die Töchter eurer Schwestern. Ja? Und im Deutschen steht einfach die Nichten, weil das fasst das zusammen. Ja? Die Töchter, die Tochter von deinem Bruder, für die bist du Mahram, die ist auf ewig für dich verboten, und die Tochter deiner Schwester ebenfalls. Eure Nährmütter, das heißt diejenigen Mütter, die uns gestillt haben, und darauf werden wir gleich näher eingehen. Das heißt, wenn du gestillt worden bist von einer Frau, allgemein gesehen, dann besteht zwischen dir und dieser Mutter eine auch eine Art Verwandtschaft, und zwar durch eine Milchverwandtschaft. Eure Nährmütter, die euch gestillt haben, dann eure Milchschwestern. Eure Milchschwestern, zum Beispiel, wenn deine eigene Mutter ein anderes Mädchen stillt, ihr Milch gibt, von ihrer Brust natürlich, dann ist das deine Milchschwester geworden. Und dann ist sie auch für dich für immer verboten zu heiraten, und du bist Mahram für sie. Dann die Mütter eurer Frauen. Die Mütter eurer Frauen, ist klar, das ist jetzt keine Verwandtschaftsbeziehung, keine Blutverwandtschaft, sondern das ist dann Musahara, das heißt durch Verschwägerung. Durch Einheiraten. Verschwägerung heißt durch Einheiraten. Also die Mutter von deiner Frau. Und wie gesagt, wir gehen jetzt gerade nur durch und verstehen, was die einzelnen Worte bedeuten, und nachher werden wir es noch detaillierter, inshallah, besprechen. Ja? Die Mütter eurer Frauen, und eure Stieftöchter. Eure Stieftöchter. Was ist Stieftochter? Das ist die Tochter von meiner Ehefrau. Denn ich kann sein, ich bin verheiratet mit einer Frau und die hat ein Kind, aber das ist nicht mein Kind, weil sie das Kind aus ihrer ersten Ehe mitgebracht hat. Diese Tochter ist dann für mich auch haram. Das ist meine Stieftochter. Ja. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Mütter eurer Frauen, eure Stieftöchter, die sich im Schoß eurer Familie befinden, von euren Frauen, zu denen ihr eingegangen seid. Hier sind zwei Voraussetzungen erwähnt. Das heißt, mir ist verboten, die Tochter von meiner Frau zu heiraten, unter zwei Voraussetzungen. Erstens, wenn sie sich im Schoß meiner Familie befindet, das heißt, wenn sie aufgewachsen ist unter meiner Familie, das heißt, sie ist von klein auf aufgewachsen bei mir, und zweitens, wenn die Frau, die ich geheiratet habe, wenn ich schon mit ihr zu ihr eingegangen bin. Was heißt eingegangen bin? Eingegangen ist eine Umschreibung für den Geschlechtsverkehr. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, wie wir gelernt haben, bereits in Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt bestimmte Dinge mit anderen Worten, damit er uns das Schamgefühl beibringt. Und wie wir gesagt haben, dieser Koran wird gelesen von älteren Leuten und von jüngeren Leuten. Und der Koran wird gelesen von einer Tochter, die es ihrem eigenen Vater vorliest und umgekehrt. Und damit Allah subhanahu wa ta'ala uns Anstand beibringt, verwendet er Begriffe für andere Begriffe. Und das eine ist hier Ad-Dukhul, verwendet er für den Geschlechtsverkehr. So. Das heißt, die zweite Voraussetzung ist, dass die Frau, die ich geheiratet habe, dass ich zu ihr eingegangen bin. Das würde bedeuten, wenn eine Voraussetzung nicht gegeben ist, dann dürfte ich diese Tochter heiraten. Aber dem ist nicht so. Sondern die erste Voraussetzung, die Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt hat, eure Stieftöchter, die sich im Schoß eurer Familie befinden. Diese Voraussetzung, dieser Schart hat keine Bedeutung. Dieser Schart hat keine Bedeutung in der Praxis. Dieser Schart, diese Voraussetzung hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, oder diese Eigenschaft hat Allah erwähnt für die Stieftöchter, weil dies meistens der Fall ist. Meistens ist der Fall, dass wenn man eine Frau heiratet, schon ein Kind hat, dann ist das Kind noch klein und dann wächst es auf im Haus dieses Ehemannes. Obwohl er nicht der Vater von dieser Tochter ist. Das heißt, diese Voraussetzung bei den allermeisten Gelehrten hat keine Bedeutung. Und das ist auch die richtigere Ansicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das in einem Hadith klar und deutlich gemacht hat. Dann die zweite Voraussetzung, die hat allerdings große Auswirkungen. Und zwar, wenn ich eine Frau heirate, die eine Tochter hat, dann ist diese Tochter erst haram für mich zu heiraten und ich bin erst Mahram Mahram auf ewig für sie, wenn ich zu ihrer Mutter eingegangen bin. Wenn ich mit der Mutter verkehrt habe. Wenn noch nicht, dann, und ich würde mich zum Beispiel scheiden lassen von dieser Mutter, dann dürfte ich hinterher die Tochter heiraten von dieser Frau. Aber sobald ich eingegangen bin zu dieser Mutter, ist mir ihre Tochter für immer verboten. Das ist die Voraussetzung, die Allah hier erwähnt hat. Deswegen sagt er weiterhin, wenn ihr jedoch nicht zu ihnen eingegangen seid, so ist es keine Sünde für euch, deren Töchter zu heiraten. Klar und deutlich. Und verboten zu heiraten sind euch die Ehefrauen eurer Söhne. Klar, mein eigener Sohn, seine Ehefrau darf ich nicht heiraten. Also egal, also ob er noch verheiratet ist oder ob er nicht mehr verheiratet ist, das ist klar. Die aus euren Ländern hervorgegangen sind, was heißt das, die aus euren Ländern hervorgegangen sind? Gemeint ist nicht diejenigen Söhne, die Adoptivsöhne sind. Also weil, ihr wisst, die Adoptivsöhne, das hat es gegeben in der vorislamischen Zeit und gibt es bei den Kuffar immer noch, aber es ist im Islam eine verbotene Sache, haram, absolut haram, wie wir in Surat al-Ahzab nachlesen können. Das heißt, sollte jemand in den zum Beispiel in den Islam eintreten, weil sage ich, das ist eine Sache, die passieren kann. Tatsächlich, jemand tritt in den Islam ein und sagt, ich habe eine Frau, die ich heiraten will, und sie war verheiratet mit meinem Adoptivsohn. Darf ich sie heiraten? Die Antwort ist ja, du darfst sie heiraten. Weil dieser Adoptivsohn ist nicht dein richtiger Sohn und ist sowieso im Islam haram. Adoptivität ist verboten, sondern, also, um das nicht länger auszuweiten, weil Adoptivität bedeutet unter anderem, dass man lügt und dieser Person einen Namen gibt, der dieser Person nicht zusteht. Und noch andere Dinge, aber wie gesagt, darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Und verboten ist euch auch, dass ihr zwei Schwestern zusammen zur Frau nehmt. Diese zum Beispiel, diese Art des Verbotes ist nicht ewig. Solange ich mit einer Frau verheiratet bin und sie eine Schwester hat, natürlich darf ich die Schwester von meiner Ehefrau nicht heiraten. Wegen diesem Vers. Aber sollte meine Ehefrau sterben oder sollte ich mich von ihr trennen, also scheiden lassen, danach darf ich ihre Schwester heiraten. Ja? Deswegen Allah sagte, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, und dass ihr zwei Frauen gleichzeitig zur Frau nimmt. Oder zwei Schwestern, Entschuldigung, dass ihr zwei Schwestern gleichzeitig zur Frau nimmt. Außerdem, was bereits geschehen ist, denn als diese Verse abgesandt worden sind, gab es diese Sachen schon und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sache aus Barmherzigkeit vergeben. Er sagt subhanahu wa ta'ala, gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Ihr müsst euch vorstellen, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man das jetzt einfach mal in der Praxis sieht, was bedeutet das, Allah ist hier allvergebend und barmherzig? Das heißt, er vergibt dir, dass du diese Frau geheiratet hast und erlaubt dir, dass du mit ihr zusammen bleibst, die zweite Schwester von den Zweien, bis du gestorben bist. Oder bis sie gestorben ist. Weil nachher darfst du nicht nochmal machen. Aber er vergibt dir bis zum Tod. Das galt nur für die Sahaba, radiallahu anhu. Und gilt nachher für niemanden mehr. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala, seine Barmherzigkeit ist so groß, dass er es ihnen vergeben hat. So, jetzt machen wir weiter. Und bevor wir die einzelnen Verbote auflisten, schauen wir jetzt erstmal den nächsten Vers noch einmal an. Und zwar im 24. Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und verboten sind euch von den Frauen die Verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Was ist damit gemeint? Verboten sind von uns, für mich auch jede verheiratete Frau. Das ist klar. Du darfst keine Frau heiraten, die schon verheiratet ist, weil eine Frau nicht zwei Männer heiraten darf. Allah sagt dann, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, eine Frau, wenn sie verheiratet ist und die Muslime gewinnen einen Krieg gegen die Kuffar. Und dann werden die Gefangenen von den Kuffar, die Frauen jetzt besonders, versklavt. Zum Beispiel versklavt. Und das geht natürlich nur durch den Wali al-Amr, durch den Oberbefehlshaber der Muslime, ihr Führer. Wenn er erklärt, wenn er die Gefangenen alle für die Kriegsgefangenen zu Sklaven erklärt, und du erhältst eine Frau, die jetzt eine Sklavin ist, und sie ist verheiratet gewesen mit einem Mann vorher, ja, dann ist ihre Ehe somit ungültig. Dann ist ihre Ehe somit ungültig und du darfst sie heiraten und du darfst auch zu ihr eingehen, du musst sie ja nicht heiraten, wenn es deine Sklavin ist. Und das ist übrigens der einzige Fall, neben einem zweiten. Es gibt ja nur zwei Fälle, wie man einen Sklaven bekommen kann, islamisch gesehen. Entweder durch einen islamischen Krieg oder durch Kauf, Verkauf von Sklaven, die schon vorhanden. Das gilt aber, dieser Fall, den ich gerade erwähnt habe, gilt nur für den ersten Fall. Gilt nur für eine nicht-muslimische Frau, die in islamische Kriegsgefangenschaft gelangt, die schon verheiratet war vorher und jetzt wird ihre Ehe annulliert, automatisch annulliert. Allerdings, wenn sie muslimisch war, wie ist es dann? Es geht überhaupt nicht. Ein Muslim wird nicht versklavt. kann nicht sein. Und oder wie ist es zum Beispiel, wenn jemand eine Sklavin kaufen würde, ihre Ehe bleibt wie sie ist. Ihre Ehe bleibt wie sie ist. Aber wenn eine Sklavin verheiratet ist, zum Beispiel eine muslimische Sklavin ist verheiratet und sie wird gekauft, dann natürlich bleibt ihre Ehe gültig wie sie ist. Ja, das hat damit nichts zu tun. Gut. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dies gilt als Allahs Vorschrift für euch. Allah erlaubt ist euch, was darüber hinausgeht. Alhamdulillah. Und hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die ganzen verbotenen Frauen aufgelistet hat, weil die verbotenen Frauen sind viel weniger als die erlaubten Frauen. Die Frauen, die man heiraten darf, sind unzählig viele. Das würde Allah subhanahu wa ta'ala uns aufzählen wollen, welche Frauen wir heiraten dürfen, das würde nicht aufhören für uns. Ja. Und deswegen zählt er einfach nur die Frauen auf, die uns verboten sind, 22 in etwa an der Zahl. Und dann wissen wir, dass alles andere halal ist, weil er sagte, erlaubt ist euch, was darüber hinausgeht, nämlich, dass ihr mit eurem Besitz Frauen begehrt zur Ehe und nicht zur Hurerei. Welche von ihnen ihr dann genossen habt, denen gebt ihr nun als Pflichtteil. Ja. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass eine Frau, es gibt dazu zwei Ansichten. Die erste Ansicht ist, dass wenn man eine Frau heiratet, dann, also ich meine, die Ansicht, was ich jetzt sage, gilt auf jeden Fall. Aber die Frage ist, was mit diesem Vers hier gemeint ist. Die erste Ansicht von den Gelehrten ist, dass gemeint ist hier, und dass die wenigste, kleinste Teil der Gelehrten, sie sagen, gemeint ist, wenn du eine Frau heiratest, dann wird durch den Geschlechtsverkehr, wird der Mahr zur Pflicht. Wird die Morgengabe zur Pflicht. Also das ist der Grund, warum es Pflicht wurde. Ja? Die Frau kann ihr Recht schon vorher verlangen, je nachdem wie es ausgemacht ist. Aber der Grund, warum eigentlich der Mahr da ist, für die Frau, und warum sie es bekommen muss, ist der Verkehr. Die zweite Ansicht ist, unter den Gelehrten, über Allah sie erbarmen, dass hier gemeint ist Nikahul Mut'ah. Und ihr wisst, Nikahul Mut'ah, die sogenannte Zeitehe, sie war in einer gewissen Phase des Islam halal. Und man durfte für eine bestimmte Periode, da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubt, dass man eine Frau heiratet für eine bestimmte Zeit. 3 Tage, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, wie man ausgemacht hat. Und danach, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist man nicht mehr mit der Frau verheiratet. Und ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, welche von ihnen ihr dann genossen habt, denen gebt ihren Lohn als Pflichtteil. Und wie wir wissen, ist diese Sache dann später verboten worden von Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Shawkani rahimahullah ta'ala sagte, dass die Mehrheit der Gelehrten gesagt haben, dass es hier um Nikah al-Mut'a geht, um die Zeitehe geht, die später verboten worden ist. Denn Sabura ibn Sabura al-Juhani rahimahullah ta'ala oder radiyallahu anhu überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Ya ayyuhan nas, inni kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa' والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O ihr Menschen, ich hatte euch erlaubt die Zeitehe. Ich hatte euch die Zeitehe erlaubt. Und Allah hat es euch jetzt bis zum jüngsten Tag verboten. Wer von euch also noch eine Frau von diesen Frauen hat, der soll sie weggehen lassen. Und dann soll sie ihres Weges gehen lassen, also fortgehen lassen. Das heißt, die Ehe ist jetzt ungültig. Und nehmt nichts von dem, was ihr ihnen gegeben habt. Und nehmt nichts zurück von dem, was ihr ihnen gegeben habt. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, ich habe ihr was gegeben, das gilt nicht, ich will mein Geld wieder zurückhaben. Das geht nicht. Und in einer anderen Überlieferung, auch bei Muslim, der Hadith ist bei Muslim, eine andere Überlieferung heißt es, dass diese Begebenheit in Hajjat al-Wada' war, in der Abschiedspilgerfahrt. Weil es ist allgemein bekannt unter manchen Muslimen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Zeitehe verboten hat in Khaybar. am Tag, von, wo die Muslime gegen die Juden von Khaybar gewonnen haben. Aber das ist nicht richtig, sondern in Hajjat al-Wada', in der Abschiedsbegefahrt, da wurde schon die Nikah al-Mut'a verboten. Ja. Und deswegen, wenn jemand das heutzutage macht, das ist Zina. Das ist ganz klarer Zina, das ist gar nichts. Außer dass, wenn, also wie gesagt, also es gibt immer so Leute, die gedacht haben, das wäre richtig und so, das würde man anders urteilen, aber grundsätzlich, das ist Zina und sonst nichts. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er verbietet, was er will, wann er will und wem er will. Er hat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam erlaubt, mehr als 4 Frauen zu heiraten, das hat er erlaubt. Er hat den manchen Sahaba erlaubt, die Zeitehe zu machen und hat sie nach ihnen verboten und das war's. Ja? Und bekannt ist über Ibn Abbas und radiallahu anhu, und das ist auch eine Sache, wo wir sehen, jeder Mensch kann richtige Aussagen machen und jeder Mensch kann auch Fehler machen. Jeder Mensch. Außer dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Was er über Allah sagt, das ist die Wahrheit und gilt immer. Und Ibn Abbas radiallahu anhu, er war der Ansicht, dass die Zeitehe immer noch gilt. Er war der Ansicht, so ist bekannt bei ihm, dass die Zeitehe immer noch gilt und also bis zum jüngsten Tag. Aber das ist eine Sache, die niemand von den Gelehrten von ihm angenommen hat, weil alle anderen Gelehrten oder alle anderen Sahaba ihm darin widersprochen haben. Und da sieht man, dass sogar ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam und einer der gelehrten Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam kann sich irren und hat sich auch, sagen wir ganz klar hier, geirrt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Hadith klar und deutlich gesprochen hat. Ja. Also das sage ich nur, weil, wie sieht es dann aus mit irgendwelchen Menschen nach den Sahaba. Wenn es große gelehrten Tabi'in waren, wie Sa'id ibn Musayyib oder Hassan al-Basri oder andere, trotzdem, diese Menschen also machen Fehler und sagen natürlich vieles richtig. Ja, dann, liebe Geschwister, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es liegt aber keine Sünde für euch darin, dass ihr, nachdem der Pflichtteil festgelegt ist, darüber hinausgehend euch miteinander einigt. Ja. Das bedeutet, also wenn, egal ob es jetzt um Mahr geht oder um die Belohnung für die Zeitehe geht, egal eins von beiden, wenn man geheiratet hat und zum Beispiel sich geeinigt hat, dass die Frau 1000 Euro bekommt als Morgengabe, ist das realistisch? Nicht realistisch? Zu wenig? Viel zu wenig, da sagt jemand, okay. Alhamdulillah, ich kenne, ja, es gibt seltene Fälle, wo es so wenig war. Auf jeden Fall, wenn die Frau im Nachhinein dann sagt, wenn die Frau dann im Nachhinein sagt, sie verzichtet auf die Hälfte, das darf sie. Und wenn sie sagt, ich verzichte auf das Ganze, ja, das darf sie, das ist ihr Recht, kann sie das. Oder wenn der Mann im Nachhinein mehr geben möchte, darf er. Ja. Und das ist, was hier gemeint ist. Und das Gleiche gilt für die Ehe und auch gilt auch für den Nikah al-Mut'a. Ja. Dann, liebe Geschwister, wenn es um den Vers um Mut'a gehen sollte, Nikah al-Mut'a, die Zeitehe, dann kann es auch sein, also wenn sie sich geeinigt haben auf 500 Euro für ein Jahr, dann sagt die Frau nachher, nein, ich möchte noch ein Jahr länger mit dir zusammen bleiben für den gleichen Betrag. Wäre erlaubt gewesen, aber ist nicht mehr so jetzt aktuell, weil oder mehr Geld oder weniger Geld, ist egal, wie man sich einigt hinterher. Und das gleiche gilt auch für den Mahr natürlich. Selbstverständlich. Ja. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten, was gut für uns ist und weiß am besten, er ist allweise, dass er weiß am besten, welche Frauen für uns zu heiraten am geeignetsten sind und welche nicht. Er weiß, warum er uns verboten hat, unsere Tante zu heiraten. Er weiß, warum er uns verboten hat, unsere Tochter zu heiraten. Und er weiß, warum er uns verboten hat, eine Frau zu heiraten und ihre Tante gleichzeitig und vieles mehr. Denn Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Bevor wir jetzt auf den 25. Vers gehen, möchten wir jetzt erst einmal das besprechen, was wir zu besprechen haben im 22. bzw. 23. Vers. Denn dann gucken wir, je nachdem, wie weit wir kommen. Denn ich habe so das Gefühl, dass wir danach keine Zeit mehr haben werden. Also, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns 7 Arten von Frauen verboten, die mit uns blutsverwandt sind. Und ich werde jetzt die Frauen einzeln aufzählen, und Allah hatte sie schon im Vers aufgezählt. Die erste Frau, die uns verboten ist, wegen Blutsverwandtschaft, Nasab zu heiraten, ist die Mutter, die Großmutter und aufwärts. Die zweite Frau, ist die Tochter, dann die Tochter der Tochter, also die Enkelin und abwärts. Die dritte Art von Frauen, die uns verboten sind zu heiraten, ist übrigens, diese sieben sind auf ewig, ja. Diese sieben sind auf ewig. Das heißt, niemals darf man sie heiraten, aus irgendeinem Grund. Es gibt keinen Grund, warum man sie heiraten dürfte. Drittens die Schwester und die Halbschwester. Viertens die Tante und die Halbtante väterlicherseits. Das heißt, die Tante väterlicherseits und die Halbtante väterlicherseits. Fünftens die Tante mütterlicherseits und die Halbtante mütterlicherseits. Sechstens die Nichte brüderlicherseits, das heißt die Tochter von meinem Bruder, und auch die Halbnichte, ja, brüderlicherseits. Dann die Nichte schwesterlicherseits, das heißt die Tochter von meiner Schwester, und die Halbnichte schwesterlicherseits. Wie kann das sein, Halbnichte schwesterlicherseits? Also meine Schwester hat eine Halbschwester und die hat eine Tochter. Ja, das sind sieben. Übrigens kann man sich ganz einfach merken, werdet ihr gleich sehen. Also das sind sieben aus Nasab. Jetzt besprechen wir diejenigen, die aus Milchgeschwisterschaft man nicht heiraten darf. Aus Milchgeschwisterschaft. Rada' auf Arabisch. Rada'. Ganz einfach. Das sind genau nochmal die sieben, die aus Nasab sind. Die sieben aus Nasab sind genau die gleichen sieben, die aus Milchgeschwisterschaft nicht zu heiraten sind. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. Der Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Das heißt, das, was durch Milchgeschwisterschaft verboten wird, ist dasselbe oder sind die gleichen Personen, wie durch Blutsverwandtschaft verboten wird, sagt er sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist ein Satz, den er gesagt hat, und dadurch sind praktisch alle sieben mit drin. Was bedeutet das ganz konkret? Stellt euch folgendes Beispiel vor. Du, wie wir gesagt haben, einfachstes Beispiel, deine Mutter hat ja dich gestillt, oder auch nicht, das spielt keine Rolle. Aber angenommen, deine eigene Mutter, sie stillt ein anderes Kind. Und interessant ist jetzt uns auch nur die, nicht nur, sondern egal. Deine Mutter stillt ein Mädchen, irgendein Mädchen. Und dann ist dieses Mädchen deine Milchschwester. Und du darfst also mit ihr sitzen zusammen, du darfst ihre Hand geben und darfst das sehen, was man von einer Frau normalerweise sehen darf. Und du bist Mahram für sie, darfst mit ihr reisen und so weiter und so fort. Du darfst ihre Haare sehen, das meine ich damit. Und auch ihre gesamten Schwestern, für die bist du automatisch Mahram. Und das ist also wichtig zu wissen. Das heißt, wie wenn es deine eigene Schwester wäre. Angenommen, es wäre deine eigene Schwester. Wen dürftest du dann nicht heiraten? Wen dürftest du dann von ihr nicht heiraten? Welche Verwandten dürftest du von ihr nicht heiraten, wenn es deine Schwester wäre? Ihre Mutter? Ihre Tochter? Und so weiter und so fort. Genau die sieben Kategorien, die wir gerade eben erwähnt haben. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das, was durch Milchgeschwisterschaft verboten wird, ist genau das gleiche, was durch Blutsverwandtschaft verboten wird. Und dann die dritte Art, dritte Kategorie, sind diejenigen Frauen, die folgenden vier Frauen. Erstens, sobald dein Vater eine Frau geheiratet hat, dann ist diese Frau für dich haram zu heiraten. Und du bist ihr Mahram. Und was heißt das, wenn ich sage, und du musst aufpassen, also was ich sage, ich meine das auch genauso, wie ich sage. Das heißt, sobald dein Vater eine Frau geheiratet hat, ja, eine zweite Frau, dritte Frau, vierte Frau, deine erste Frau, deine Mutter ist schon gestorben, weiß nicht was. So, sobald dein Vater einen Ehevertrag eingegangen ist mit einer Frau, ist diese Frau für dich für immer verboten. Egal, ob dein Vater zu dieser Frau eingegangen ist oder nicht. Darum geht's. Egal, ob Duchul stattgefunden hat, egal, ob Geschlechtsverkehr stattgefunden hat oder nicht. Spielt keine Rolle. Sobald dein Vater eine andere Frau geheiratet hat, ist diese Frau für dich für immer haram. Gut. Zweite Art von Frauen. Die Frau von deinem Sohn. Die Frau von deinem Sohn darfst du niemals heiraten. Überhaupt nicht. Und auch sobald der Ehevertrag stattfindet. Das heißt, es kann sein, man heiratet, theoretisch, wenn man heiratet, es kann sein, dass innerhalb von einer Sekunde man es wieder geschieht. Das geht. Und auch sofort, fristlos. Ja? Weil, wenn man eine Frau noch nicht mit ihr verkehrt hat, wenn man es nicht verkehrt, dann, sobald man den Talaq ausgesprochen hat, ist die Frau geschieden. Sofort. Ohne Wartezeit und gar nichts. So. Das heißt, sobald der Vertrag stattfindet, und auch wenn gleich danach die Scheidung stattfinden sollte, darfst du diese Frau niemals heiraten. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass diese uns verboten ist, zu heiraten, die Ehefrau von unseren Söhnen. Und wann ist eine Frau die Ehefrau von deinem Sohn? Sobald er den Vertrag eingegangen ist. Also sobald der Vertrag eingegangen ist, ist sie für dich haram. Zu heiraten. Dann die dritte Art. Die Mutter der Ehefrau. Deine Ehefrau hat eine Mutter und diese Mutter darfst du niemals heiraten. Aber es gibt eine Weisheit, die dahinter steckt. Wallahu ta'ala a'lam. Aber es ist eine sehr logische Sache. Also die Wahrscheinlichkeit, also wir haben zwei Fälle. Du heiratest eine Frau, du trennst dich von ihr, du möchtest ihre Mutter heiraten oder trennst dich von ihr und möchtest ihre Tochter heiraten. Wir haben gelernt, wenn du eine Frau geheiratet hast und du trennst dich von ihr, darfst du ihre Tochter niemals heiraten. Ihre Tochter erst dann heiraten, wenn, unter welcher Voraussetzung haben wir gesagt? Wenn ich noch nicht zu ihr eingegangen bin. Welchen Vorteil hat das? Ein kleiner Vorteil hat das mindestens, weil die Tochter von dieser Mutter ist jünger auf jeden Fall. Das heißt, wenn überhaupt jemand interessant wäre zu heiraten, dann ihre Tochter wäre vielleicht noch interessanter zu heiraten als diese Frau selbst. Die Möglichkeit ist also einem noch offen. Ja. Und umgekehrt aber nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man die Mutter von einer Frau heiraten will, für die man sich interessiert hat, ist gering. Ja, ist gering. Also ist die Sache auch vornherein verboten. Die vierte Art von Frauen, die durch Einheiraten, also alle drei Frauen, die wir jetzt erwähnt haben, sind durch Einheiraten. Die vierte Frau, die wir jetzt erwähnen, durch Einheiraten, ist die Tochter der Ehefrau. Ich wiederhole nochmal die vier Kategorien. Nummer 1, die erste Frau, die aus Verschwägerung durch Einheiraten nicht heiraten darf, ist die Frau, die dein Vater geheiratet hat. Das hatten wir gesagt. Gut. Und wir haben gesagt, das gilt auch wenn dein Vater nicht mit ihr verkehrt hat, darfst du sie niemals heiraten. Die zweite Frau ist die Ehefrau des eigenen Kindes. Die Ehefrau des eigenen Kindes ist haram, sobald der Ehevertrag stattgefunden hat. Die dritte Frau, die durch Verschwägerung verboten ist, ist die Mutter der Ehefrau. Und diese Mutter der Ehefrau ist auch verboten, sobald der Ehevertrag stattgefunden hat. Sobald du einen Vertrag eingegangen bist mit einer Ehefrau, ist ihre Mutter sofort verboten. Und jetzt der vierte Teil, über den ich gerade eben ausführlich gesprochen habe, ist die Tochter von der Ehefrau. Die Tochter von der Ehefrau, das heißt, du bist verheiratet mit einer Frau, ihre Tochter ist ja nicht muss ja nicht deine Tochter. Wenn deine Tochter ist, natürlich darfst du sie nicht heiraten. Aber angenommen, deine Frau bringt eine Tochter mit in die Ehe. Ihre Tochter darfst du heiraten, wenn du noch nicht mit dieser Frau verkehrt hast. Dann darfst du. Wenn du allerdings mit dieser Frau verkehrt hast, dann darfst du nicht diese Frau heiraten. Und die Weisheit ist, wie wir gesagt haben, wie wir gesagt haben, die Weisheit ist diejenige, dass eine Frau, wenn du dich für sie interessierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich auch für die Tochter interessierst, größer, als dass du dich für die Mutter von dieser Frau interessierst. Ja? Weil sie normalerweise viel älter ist. Und deswegen ist da der Unterschied. Also, sobald du eine Frau geheiratet hast, auch ohne Geschlechtsverkehr, darfst du ihre Mutter niemals heiraten, aber ihre Tochter darfst du heiraten, wenn du noch nicht der Frau Geschlechtsverkehr hattest und dich von ihr geschieden hast, dann darfst du ihre Tochter heiraten. Ich denke, jetzt ist klar. Gut, dann die vierte Kategorie von Frauen, wieder aus Milchgeschwisterschaft, sind genau diejenigen vier, die wir gerade erwähnt haben, aber wieder aus Milchgeschwisterschaft. Und somit haben wir, also ich sage euch ein Beispiel, meine Milchschwester heiratet. Meine Milchschwester heiratet. Ihre Tochter ist ziemlich haram. Weil wir gesagt haben, durch Milchgeschwisterschaft wird genau das gleiche verboten wie durch Blutsverwandtschaft. Also meine Milchschwester ist wie meine eigene Schwester und ihre Tochter ist für mich verboten. So, jetzt gibt es aber eine wichtige Sache, liebe Geschwister, die wir jetzt in diesem Zusammenhang erwähnen müssen, wegen Milchgeschwisterschaft. Die richtigere Ansicht unter den Gelehrten ist diejenige, dass, also wir müssen jetzt wissen, was heißt, ab wann ist eine Schwester deine Milchschwester? Ja? Ab wann? Und zwar, wenn in den ersten 2 Jahren des Kindes, in den ersten 2 Lebensjahren des Kindes, das Kind 5-mal gestillt worden ist. Also nochmal, wenn in den ersten 2 Lebensjahren von diesem Säugling das Kind 5-mal von dieser einen Mutter gestillt worden ist, dann ist es deine Milchschwester. Wenn es deine Mutter war, natürlich. Jetzt, was bedeutet 5-mal gestillt? Die Gelehrten haben gesagt, es bedeutet, dass das Kind von der Brust trinkt, 5-mal, bis es freiwillig die Brust loslässt. Bis es freiwillig die Brust loslässt. Gemeint ist also nicht, wenn das Kind niesen muss oder husten muss, oder wenn die Mutter das Kind abreißt. Nein, gemeint ist, wenn das Kind freiwillig loslässt. Das heißt im Allgemeinen, wenn es 5-mal satt geworden ist. Allgemein. Aber es geht darum, dass 5-mal freiwillig die Brust losgelassen hat. Dann ist es mit dir verwandt, milchverwandt. Ja. Also noch einmal, liebe Geschwister, wir haben 7 Frauen kennengelernt, die aus Blutsverwandtschaft verboten sind. Dann haben wir gesagt, diese 7, wie Mutter, Tochter, Schwester, Tante, das gleiche gilt in Bezug auf Milchgeschwisterschaft. Jetzt haben wir 14. Dann haben wir 4 Frauen genannt, die verboten sind, weil geheiratet worden ist, wie zum Beispiel die Ehefrau von deinem Sohn. Und dann haben wir gesagt, das gleiche gilt in Bezug auf Milchgeschwisterschaft. Also haben wir 4 plus 4 sind 8 und 8 plus die 14 vor sind 22. Und jetzt müssen wir aber noch Folgendes berücksichtigen. Und zwar gibt es eine Art von Frau, die man niemals heiraten darf und trotzdem zwischen dieser Frau und dir besteht keine Mahramiya. Das heißt, du bist für sie kein Mahram. Und zwar, das ist diejenige Frau, von der sich der Mann durch Mula'ana getrennt hat. Mula'ana, das haben wir wahrscheinlich noch nicht behandelt. Mula'ana bedeutet, dass du dich von deiner Frau durch den Richterspruch getrennt hast, weil du deiner Frau entweder vorwirfst, dass sie schwanger geworden ist durch einen anderen Mann oder Zina begangen hat. Dann hast du die Möglichkeit, dich dadurch zu trennen von der Frau. Denn ihr wisst, liebe Geschwister, natürlich im Islam gibt es das Gesetz der Steinigung und so weiter, aber es kann sein, dass die Frau sagt, nein, das stimmt nicht, ist nicht passiert und so. Und du weißt aber genau, dass es passiert ist oder bist davon überzeugt, dass es davon passiert ist und du kannst nicht mit dieser Frau mehr zusammenleben. Und deswegen möchtest du dich trennen und dann gibt es diese Möglichkeit der Mula'ana, die Allah subhanahu wa ta'ala ausführlich erwähnt hat in Surat An-Nur und die auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ausführlich beschrieben ist. Und dann kann man sich von der Frau trennen. Und das heißt, Mula'ana heißt so viel wie, dass sich gegenseitig verfluchen. Dass sich gegenseitig verfluchen, der Ehemann und die Ehefrau, und dadurch werden sie dann getrennt. Und wenn man das mit einer Frau gemacht hat, dann ist man auch für sie für immer verboten. Für immer. Es gibt keine Möglichkeit, auch zurückzukehren. Also auch nicht, wenn sie nochmal den anderen Mann heiratet und was. Es gibt dann keine Möglichkeit mehr. Das ist eine Frau, die wir hinzufügen müssen. Dann gibt es Frauen, die zeitweise verboten sind. Zeitweise. Und das haben wir auch irgendwie schon erwähnt, aber wir erwähnen das, damit es einfach übersichtlicher wird. Nummer 1, du darfst eine, was ist die erste Frau, die man nicht heiraten darf? Ist zwar sehr, sag mal, banal, aber die eigene Ehefrau darf man nicht nochmal heiraten. Geht nicht, bringt nichts, geht auch nicht. Das zweite ist die Schwester der Ehefrau. Die Schwester der Ehefrau, und das ist verboten, aber trotzdem ist sie für dich, bist du für sie kein Mahram. Du darfst also der Frau von deiner, du darfst der Schwester von deiner Frau die Hand nicht geben, du darfst mit ihr nicht in der Khalwa sein, alleine sein, du darfst mit ihr auch nicht verreisen und du darfst sie auch ohne Hijab nicht sehen. Drittens, was ist doch verboten für einen Mann? Die fünfte Frau zu heiraten, klar, weil Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir im Anfang Surat An-Nisa kennengelernt haben, er hat verboten, dass man mehr als 4 Frauen heiratet, als Mann. Und die vierte Kategorie von Frauen, alle Frauen sind uns verboten, als Männer zu heiraten, die schon verheiratet sind. Und trotzdem, wie gesagt, trotzdem besteht keine Mahramiyya zwischen uns und ihnen. Das heißt, wir sind für sie kein Mahram, logischerweise. Außer denjenigen Frauen, für die wir schon Mahram waren vorher, wie zum Beispiel die Tante. Wenn deine Tante verheiratet ist, dann ist sie sowieso ein bisschen Mahram für sie. Ist egal, ob sie verheiratet wird. Dann, liebe Geschwister, ein paar Dinge, die auch wichtig sind zu wissen. Für die Großmutter von deiner Ehefrau bist du Mahram, logischerweise. Warum? Weil wir haben gesagt, dass sobald du eine Frau geheiratet hast, darfst du ihre Mutter nicht mehr heiraten. Und das bedeutet Mutter und aufwärts. Wunderbar. Das gilt aber nicht für Folgendes. Also diese deine Frau hat eine Oma. Die Oma darfst du nicht heiraten. Willst du auch normalerweise nicht. So. Aber diese Oma ist verheiratet mit einem Mann. Klar. Und dieser Mann hat vielleicht noch eine andere Frau. Für die bist du nicht Mahram. Für die bist du nicht Mahram. Hat mit dir nichts zu tun. Die Verwandtschaft besteht nicht zwischen dir und ihr, aber besteht auch keine Verschwägerung und keine Milchgeschwisterschaft. Deswegen gilt es nur für die Mutter oder Großmutter von deiner Frau. Aber die anderen? Nein. Gut. Aber meine Kinder sind, meine Söhne sind Mahram für alle Frauen von ihrem Großvater. Meine Kinder sind alle, warum? Weil da ist Blutsverwandtschaft. Zwischen meinen Kindern und der zweiten Frau von dem Großvater meiner Ehefrau besteht Blutsverwandtschaft. Ja, also deine Ehefrau hat eine Großmutter und die hat eine Zweitfrau, Drittfrau und so. Zwischen ihr und diesen Frauen besteht entweder Verschwägerung oder Blutsverwandtschaft. Ja? Aber das gilt nicht für den eingeheirateten Ehemann. Dann, eine Angelegenheit, die gilt unter Übereinkunft der Gelehrten, das passiert auch manchmal, nicht nur manchmal, öfter sogar, ein Mann ist alleine und hat einen Sohn und er heiratet eine Frau und sie ist alleine und hat eine Tochter. Und der eine Sohn möchte die Tochter heiraten. Und das unter Übereinkunft der Gelehrten ist erlaubt. Egal, ob die beiden zusammenbleiben, nicht zusammenbleiben, eingegangen sind. Das heißt, weil die beiden sind zusammen nicht verwandt und nicht gar nichts. Ja? Das heißt, der Sohn von einem Mann darf die Tochter von einer Frau heiraten, solange diese Frau nicht seine Mutter natürlich ist. Ja. Gut. das nennt man Rabiba, also die, wie heißt das, die Tochter von, also meine Stieftochter ist meine Rabiba. Gut, dann es passiert manchmal, liebe Geschwister, auch wenn das ein bisschen detailliert ist, aber es passiert manchmal, dass jemand heiratet und dann stellt sich hinterher heraus, dass die Ehe ungültig war. Richtig? Das ist man Nikah Fasid. Also man dachte, diese Ehe war gültig und dann geht man zu einem Gelehrten hinterher und dann sagt er einem, nein, diese Ehe war nicht gültig. Oder nicht nur durch Unwissenheit, sondern durch zum Beispiel, was katastrophal ist, aber passiert manchmal, ein Mann heiratet eine Frau und die bekommen Kinder und leben seit 20, 30 Jahren zusammen und danach stellt sich heraus, dass diese Ehefrau seine Milchschwester ist. Ja? Natürlich, die Ehe gilt nicht mehr. Ja? Aber trotzdem, die Verwandtschaftsbeziehungen, die entstanden sind durch die Ehe, bleiben. Ja? Also die Kinder gelten als seine Kinder und er darf niemals seine Tochter heiraten. Er kann nicht sagen, die Ehe gilt nicht oder sowas. Und er darf niemals die Mutter von seiner Frau heiraten und sagen, ja, die Ehe gilt sowieso nicht. Nein, das heißt, durch einen Nikah Fasid, durch einen ungültigen Nikah, bleiben die Verwandtschaftsbeziehungen, die verboten worden sind, weiterhin verboten. Ja. Und ja, wie gesagt, also es gibt noch einige Angelegenheiten, liebe Geschwister, ohne mehr ins Detail zu gehen, aber wir wissen zum Beispiel, dass ich sage es nur als damit wir wissen, es gibt noch viel mehr zu besprechen in diesem Thema, aber wir verlagern diese Diskussionen oder diese Themen auf Al-Fiqh, wenn man mal überspricht über das Thema über Heirat und so. Warum? Weil das ist nicht Sinn und Zweck, jetzt ins Detail zu gehen, mehr als nötig ist, besonders für uns und besonders in heutiger Zeit. Aber es gibt halt noch andere Angelegenheiten, wie zum Beispiel, wenn es verboten ist, zwei Schwestern gleichzeitig zu heiraten. Wie ist es dann, wenn man zwei Sklavinnen hat? Ja, darf man mit beiden gleichzeitig verkehren oder nicht? Oder wie will man das machen, wenn man die eine nicht mehr will und die andere oder wie auch immer und so weiter und so fort? Es gibt einige Angelegenheiten, liebe Geschwister, die da noch zu besprechen sind. Gut, dann gucken wir aber weiter, damit wir inshallah hier vorankommen. Im 24. Vers haben wir, soweit ich das überblicken kann, das soweit besprochen, Wallahu A'lam. Und ich weiß nicht, jetzt sind fast eine Stunde um und ich würde sagen, bevor wir uns wagen, in den 25. Vers zu gehen, weil es da auch einige strafrechtliche Angelegenheiten gibt, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit Anspruch nehmen als so als 10 Minuten, würde ich sagen, verlagern wir das auf die nächste Woche inshallah ta'ala. والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا